Kapitel 80. Der Applaus dauert Minuten. Die Leute schreien: Super! Klasse! Toll! Im Publikum steht ein Mann. Er ist älter als der Rest der Leute. Er applaudiert nicht. Er ist cool und hat ein Pokergesicht. Kapitel 81. Tinas Handy vibriert. Entschuldigung, sagt sie zu Chris. Sie zieht das Handy aus der Tasche. Es ist eine SMS. Von Kurt aus New York. Auf dem Display steht: Sorry, I didn't want to do this to you. Come back to me. Tina denkt: Du wirst mich niemals wiedersehen, Arschloch. Sie schreibt: You will never see me again, asshole. Kapitel 82. Chris kommt näher. Er legt den Arm auf Tinas Schulter. Tina, ich möchte dir etwas sagen. Ja? Chris sagt: Wir waren in der Schule in der gleichen Klasse. Erinnerst du dich an mich? Tina: Nicht so gut. Du hast nie etwas gesagt. Du warst so distanziert. Chris: Aber ich erinnere mich sehr gut an dich. So? Kapitel 83. Chris sagt: Du warst das schönste Mädchen in der ganzen Klasse. Ach was, nein. Paula ist schöner als ich. Chris: Schönheit ist relativ. Schön sind auch die Models auf den Magazinen, aber siehst du, die sind auch schöner als ich. Chris: Aber ich mag Frauen mit einem großen Herzen, mit viel Emotion und Romantik, wie in der Musik. Tina und Chris sehen sich tief in die Augen. Chris flüstert: Tina, du hast so viel Musik in deinem Herzen. Kapitel 84. Entschuldigung. Es ist der Mann mit dem Pokergesicht. Er sagt: Kann ich Sie eine Sekunde sprechen? Gerne, sagt Tina. Der Mann sagt: Mein Name ist Sam Bush. Ich arbeite für Sony. Sony? Fragt Chris. Der Mann antwortet: Ja, die große Firma für Musik, Film und Elektronik. Kennen Sie die? Natürlich, antworten Tina und Chris.